Gerechtigkeit bleibt ein Teil von diesem Leben. Doch wir können danach streben, alle den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, um ihnen dieses Gefühl zu geben, dass sie nicht alleine auf dieser gottverdammten Erde verweilen. Ungerechtigkeit bleibt ein Teil von diesem Leben. Doch wir können danach streben, alle den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, um ihnen dieses Gefühl zu geben, dass sie nicht alleine auf dieser gottverdammten Erde verweilen. Kennst du das Gefühl, wenn du mit deinen ganzen Problemen alleine gelassen wirst? Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Doch Atze, bleib einfach nur stark. Das Leben ist wie eine endlose Prüfung, und in diesem Diesseits herrschen die rauen Gesetze der Natur. Doch gibt es da draußen noch eine andere Welt, die man mit seinen Augen nicht sieht? Glaubst du an Engel oder glaubst du an Dämonen? Paralleldimensionen, wir werfen einen Blick in die Welt dieser Menschen und bitten um ein wenig Barmherzigkeit. Ich weiß, was euch Freude bereitet, doch ich weiß auch genau, wann ihr leidet. Es sind die zwei Seiten einer Medaille. Teufel oder Gott, Traum oder Realität. Vielleicht wird es irgendwann Zeit, dass sich die Menschheit gemeinsam in eine andere Richtung bewegt. Bevor es zu spät ist, etwas zu ändern, sollten alle zusammen anpacken, die Welt, in der wir leben, zu einem besseren Ort zu gestalten. Es fängt bei dir an und hört bei mir auf. Ich reiche den Menschen gerne die Hand und hol sie aus ihren Problemen. Solange sie mich nicht enttäuschen, werd ich ihnen zur Seite stehen. Wie ein treuer Begleiter, der sie auf dem Weg unterstützt. Den meisten fehlt es am Herz und sie verstehen nicht den Schmerz, den das Leben für einige bringt. Die himmlische Chöre der Engel, sie singen den Namen vom Herrn. Und ihr solltet mich fürchten, denn ich komme als Fürst seiner Scharen. Die Ungerechtigkeit bleibt ein Teil von diesem Leben. Doch wir können danach streben, alle den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, um ihnen dieses Gefühl zu geben, dass sie nicht alleine auf dieser gottverdammten Erde verweilen. Ungerechtigkeit bleibt ein Teil von diesem Leben. Doch wir können danach streben, alle den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, um ihnen dieses Gefühl zu geben, dass sie nicht alleine